Die hier vorliegende Folge von Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster, ist aufgrund der längeren Sommerpause etwas unstrukturierter als gewöhnlich und die Moderatoren weichen häufiger als gewohnt vom Thema ab. Wir bitten dies nachzusehen und wünschen Ihnen nun viel Vergnügen bei der 53. Folge von Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Huxilla. Der skeptische Podcast aus Münster. Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster nach der Sommerpause. Wir hoffen, ihr habt uns ein bisschen vermisst. Vergiss nicht, mich vorzustellen. Nein, ich wollte erstmal nur fragen, ob wir vermisst worden sind von unseren Hörern. Ja, ich habe uns vermisst. Und wer jetzt nicht bei drei spätestens mit Ja geantwortet hat, der kann jetzt ausschalten, der braucht uns gar nicht mehr runterladen. Wenn ich jetzt von uns und wir spreche, meine ich damit natürlich immer meine... ist öfter so hinterfragt worden, deswegen sage ich das nochmal ganz explizit, Ehefrau. Ah. Nämlich die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Hello, how do you do? Und Alexander, der Hoax-Master, ist jetzt gerade am Reden. Ja, wir sind zurückgekehrt aus fernen Landen, dazu später mehr. Wir waren im Prinzip auf Forschungsreise für euch unterwegs, aber an dieser Stelle möchte ich durchaus auch im Rahmen der Einleitung, was denn? Es war rein dienstlich, wir hatten überhaupt keinen Spaß. Ja, wir machen ja auch keinen Urlaub mehr. Nee. Also wer jetzt glaubt, dass wir nur im Urlaub waren, genau. Wir haben nur für euch da draußen gearbeitet. Möchte ich noch ein paar Sachen ganz kurz loswerden. Zunächst einmal als allererstes vielen, vielen Dank für die vielen Spenden, die wir erhalten haben. Ja, auch für genau. Das massive Flattern. Da ist schon was zusammengekommen, leider noch nicht genug, als dass wir schon komplett neues Equipment uns anschaffen können. Da fehlt noch ein bisschen was und jetzt nach dem Urlaub, muss ich auch gestehen, ist unsere Kasse so ein bisschen mau. Also bitte noch ein bisschen weiter flattern. Hey, das ist frech. Der Eigenanteil kann im Moment noch nicht ganz so groß sein, weil wir müssen jetzt erstmal das du ganze Geld... Du hast Urlaub gesagt und meintest Dienstreise. Ah ja, Entschuldigung. Aber wir haben ja im Urlaub das Geld pfundweise ausgegeben. Ah, kleiner Hinweis. Also allen Ernstes dafür nochmal vielen, vielen Dank. Da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Insbesondere auch über Flatter, dass so viele Leute uns geflattert haben. Das finden wir ganz, ganz großartig und vielen Dank dafür. Vielen Dank an dieser Stelle auch für die vielen, vielen E-Mails, die wir erhalten haben. Wir können an der Stelle ankündigen, dass die Freimaurer-Folge, die ja auf ein großes Feedback gestoßen ist bei unseren Hörern, dazu geführt hat, dass wir inzwischen Kontakt zu, ja, ich sag jetzt mal, echten Freimaurern bekommen haben. Das heißt, wir werden durchaus nochmal eine Folge zu Freimaurern machen können und werden dort die Gelegenheit haben, mit echten Freimaurern Interviews zu führen, die dann nochmal aus ihrer Sicht die ganze Sache schildern. Und da können wir vielleicht auch mal den Leuten, denen wir zu wenig auf die Verschwörungstheorien eingegangen sind, die können wir dann mal sozusagen diese Fragen direkt an die Freimaurer weitergeben. Also da wird es eine Fortsetzung dieser Folge geben, das können wir jetzt schon mal ankündigen. Dauert noch ein bisschen, weil wir da noch ein bisschen organisieren müssen. Aber da werden wir nachlegen. Und ganz fantastisch finde ich auch die Tatsache, dass wir im Forum jetzt, glaube ich, fast 150 Leute haben, dass wie wild im Forum diskutiert wird. Und ich kann an dieser Stelle nochmal versichern, wir lesen das alles, was im Forum geschrieben wird. Auch wenn wir nicht mehr alles kommentieren. Mhm. Und auch jeder Themenvorschlag, der ins Forum gepostet wird, wird von uns zur Kenntnis genommen. Ja. Und wir nehmen das auf die Liste mit auf und seid sicher, dass wir das irgendwann auch nochmal alles abarbeiten werden. Und wir finden es völlig faszinierend, dass ihr untereinander so viel diskutiert, dass wir jetzt jenseits von 10.000 Beiträgen im Forum haben, dass über alte Folgen wieder diskutiert wird, dass es auch kritische Anmerkungen gibt, dass wir korrigiert werden an der einen oder anderen Stelle, wo jemand sagt, da habt ihr einen Fakt nicht ganz richtig dargestellt. Also das finden wir total gut. Mir fällt jetzt kein Einzelbeispiel ein, aber seht es immer so, dass ihr zu der Folge auch nochmal den Forenbeitrag zumindest mal lest, weil ihr da noch viel mehr Informationen zu bekommt, viel mehr als wir in einer Sendung zusammenfassen können. Auch dafür vielen Dank, das ist so toll, dass das jetzt so ins Laufen gekommen ist. Dafür nochmal vielen Dank an die Community da draußen. Und an dieser Stelle einfach auch nochmal ein Dankeschön an andere Podcasts, die wir uns erwähnt haben. Also NSFW brauche ich nicht mehr nennen, Holgi und Tim, das haben wir zu Genüge getan. Aber es gibt auch einige andere Podcasts, die uns inzwischen erwähnt haben. Nerdwana Podcast hat uns gefeatured, hat eine Rezension über uns gemacht. Vielen Dank dafür. Ich habe mir, ehrlich gesagt, weil ich da nicht die Zeit für hatte, noch keine komplette Folge von Nirvana angehört, aber vielleicht surft ihr auch mal auf die Seite von Nirvana Podcast und hört da mal rein, ob euch das gefällt, weil die uns auch sehr positiv besprochen haben. Und da kann man sagen, hört euch doch das selber mal an, denn wer Huxilla gut findet, der kann ja per se schon mal kein schlechter Mensch sein. Und Ohrenbluten ist auch ein Podcast, der uns rezensiert hat, und da kommen wir auch positiv weg. Dass unsere Technik verbesserungswürdig ist, wissen wir selber. Da arbeiten wir auch dran, aber auch das nochmal zwei Podcasts, die wir erwähnen wollen, die uns Rezensionen sozusagen gegeben haben. Da sind wir sehr, sehr dankbar für. Und all das dient letztendlich nur bedingt daran oder dafür, unseren Nazis zu küssen. Das ist natürlich so. Man will ja gerne berühmt sein, sondern was uns ganz, ganz wichtig ist und was dadurch uns gelingt, ist, dass immer mehr Leute sich dem wissenschaftlich-kritischen Denken nähern aus verschiedenen Perspektiven. Ihr müsst auch nicht alles das, was wir sagen, gut finden oder einfach glauben. Das wollen wir gar nicht, sondern ihr sollt einfach nochmal einen neuen Denkansatz für viele Dinge bekommen. Und das ist uns wichtig und wir erreichen jetzt einfach einen ganz anderen Hörerkreis und erreichen ganz viele neue Leute. Mhm. Und also genau, was auch öfter anklangt, also es ist uns nicht möglich, in der Zeit, in der wir den Podcast aufnehmen, ein Thema erschöpfend zu behandeln. Aber wenn wir euch dazu bringen, zu sagen, Mensch, das ist ja interessant, da lese ich selber nochmal nach und versuche noch ein bisschen was rauszufinden, dann haben wir schon alles erreicht, was wir da erreichen wollen. Genau, Huxilla soll letztendlich ein Sprungbrett sein, ein Einstieg sein, sich ein Thema kritisch zu erarbeiten und soll da einfach nur hilfreich sein und solche Ideen geben, wie man an so ein Thema rangehen kann. Und das ist uns wichtig und deswegen sitzen wir jede Woche vorm Mikro und machen für euch die Sendung. Und natürlich können wir nicht wie vollbezahlte Volljournalisten jede Woche ein Thema ganz tief erarbeiten, aber wir versuchen ein Thema möglichst genau für euch zu erarbeiten und euch da die passenden Denkansätze zu geben. Also das mal nochmal so als Einleitung. Das war jetzt wirklich das Wort zum Sonntag. Ja, aber das ist jetzt, hat sich angestaut über die drei Wochen, in denen wir nicht da waren. Und es hat jetzt müssen sie büßen, die Hörer, ne? Ja, ja. Ja, und vielen Dank für all diejenigen, die uns bei Facebook geliked haben. Da nähern wir uns den 700 Leuten an. Und für alle, die nochmal gefragt haben, Google Plus bietet im Moment noch keine Seiten an. Da müsst ihr einfach nach Alexander Huxmaster suchen. Und dann könnt ihr mich adden. Und da gibt es dann auch immer noch ein bisschen Huxilla-Content für alle die nicht zu Facebook surfen wollen. Und bei Twitter kann man uns folgen. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis, die DVDs, die Special Edition DVDs, da gibt es einige, die wahrscheinlich händeringend darauf warten. Wir haben euch nicht vergessen. Mm-mm. Es war nur ein bisschen crazy so die letzten Tage. Und wir werden das aber abarbeiten. Und jeder, der eine DVD von uns bekommen soll, wird entweder noch angeschrieben, wenn wir noch nicht die Anschrift haben, oder bekommt sie. Wir haben das definitiv nicht vergessen. Und da könnt ihr euch drauf freuen, die Special Edition DVD noch zu erhalten. Und das auch nochmal als Hinweis. Also wir haben nichts vergessen. Wir arbeiten das alles sukzessive ab und leider haben wir halt immer noch einen normalen Daily Job. Und wir haben eine Mail gekriegt, die fand ich so schön, wo jemand sagte, er hofft, dass wir so viel Spenden erhalten, so oft geflattert werden, dass wir demnächst mit einem eigenen Wasserflugzeug und Lederhüten um die Welt reisen können, um zu forschen. Das ist auch unser Wunschtraum, aber bis dahin ist es noch ein bisschen. Ja, wobei ich glaube, da hätten die Skeptikats dann wieder was dagegen, wenn wir nur noch unterwegs sind. Ne? Boah, wenn wir so viel Kohle haben, dass wir uns ein eigenes Wasserflugzeug leisten können, dann können wir die mitnehmen. Sie werden es lieben, mit eigenen Lederhüten. Die Katzen, ja, sehr cool. So, okay. Jetzt haben wir ganz viel Blödsinn geredet, mal ein etwas längere Intro, aber nach drei Wochen muss uns das mal gestattet sein. Ich sehe jetzt schon wieder, die Kritiken kommen, kommt nicht schnell genug zum Thema, ist zu lang. Okay. Aber wie immer machen wir das, was wir wollen. Ach ja, und letztendlich nochmal ein genereller Aufruf. Wir haben sehr, sehr viel Kritik bekommen, was unsere Musiken angeht, dass Leute das angestaubt finden, dass die Hall-Effekte nöckelig sind und auch da, das hat ja mit dem Logo schon ganz gut funktioniert. Und es ist Retro. Es ist Retro, aber wer jetzt der Meinung ist, ich bin Komponist und bin nicht so ein Laie wie der Huxmaster, der irgendwas zusammenklamüsert hat und ich kann die ultimativen Jingles für Huxilla machen, dann schickt uns die doch mal. Wir werden mal bis Ende des Jahres, müsst ihr das jetzt durchhalten, aber ich werde mal bis Ende des Jahres mal abwarten und vielleicht ist da ja der ein oder andere Jingle dabei, der uns gefällt und dann stellen wir vielleicht zum Jahr 2012 dann auch nochmal die Jingles um. Kurz bevor dann das Ende naht, ne? Kurz bevor das Ende 2012 naht, also der Welt, nicht von Huxilla. Nur, dass ihr das einordnen könnt. Also wir machen schon noch weiter. Wer jetzt gerade meinst du über das Weltende hinaus? Aus dem Äther des Universums, quasi aus dem schwarzen Loch. Jetzt ist aber gut, jetzt müssen wir auch mal kommen. Was kommt denn eigentlich immer nach der Einleitung? Ich habe keine Ahnung, sagt ihr es uns. Irgendwas kommt jetzt und das machen wir jetzt auch. Also, bis gleich. Story der Woche. Mit der Story der Woche begeben wir uns schon langsam, aber sicher in den tierischen Bereich hinein. Das Ganze dreht sich nämlich um einen Wal oder vielmehr einen toten, gestrandeten Wal. Das Oregon Department of Transportation hatte ein Riesenproblem mit einem solchen angespülten Walkadaver und die haben versucht, diesen Kadaver loszuwerden, indem sie ihn in die Luft gesprengt haben. Das Problem war nur, die Teile des Wals flogen so durch die Gegend, dass sie ein in der Nähe stehendes Auto beschädigt haben und der Besitzer war also völlig entgeistert, als er den Schaden begutachtet hat und hat also nur gesagt, um Himmels Willen, das kann ich meiner Versicherung auf keinen Fall verkaufen, das glauben die mir nie. Genau, und die haben den halt gesprengt, weil sie den am Stück nicht abtransportieren konnten und nicht wussten, wohin. Genau, irgendwie loswerden. Genau, das ist die Story. Das ist irgendwie so ein bisschen schief gegangen, ja. Das ist die Frage, ob das stimmt oder nicht. Ja, ja, ja. Seltsam, aber genau. So steht es geschrieben. Klären wir am Ende der Sendung auf. Was mir an der Stelle noch einfällt, es ist mehrfach übrigens angemerkt worden, dass Alexa eine sehr angenehme Stimme hat von männlichen Hörern. Okay. Also vielleicht könnt ihr die ein oder andere Hörerin vielleicht auch nochmal... Das war der Wink mit dem ganzen Gartenzaun, okay. Ja. Ich habe ja auch ein kleines Ego. So, jetzt kommt... Thema der Woche oder sowas, ne? Ich weiß es nicht, aber wir machen einfach weiter. Ja, irgendwas fällt uns schon ein. Jetzt wieder einen ganz tollen Jingle. Also, wem die Jingle nicht gefallen, erinnert euch an das, was ich gesagt habe. Kann nicht einer mal schreiben, dass er die Sendung nur wegen der Jingles hört? Ja, vielleicht gibt's ja auch irgendwen, der sagt, ich höre das nur wegen den Jingles, das ganze Gerede stört mich zum Schluss. Ja, ja, genau. Oh Gott, wir müssen irgendwann wieder zurück zum Konzept finden. Ja, furchtbar. Also alles geschnitten. Nee, nicht. Jetzt kommt erstmal das Thema der Woche. Weil es gibt ja übrigens auch Leute, fällt mir in der Stelle. Wir machen heute wirklich eine chaotische Sendung, das müsst ihr uns nachsehen. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, wir würden viel zu kurz senden. Die wollen gerne 3 bis 4 Stunden Sendungen haben. Kriegen und dann gibt es wieder heute Leute, fangen wir an. Die sagen, jede Sendung länger als 30 Minuten ist ganz furchtbar schlimm. Ja. Kriegen wir nicht mehr hin. Und wir sollen das dann entscheiden. Der eine so, der andere so. Wir können ja jede zweite lang, also und dann, nee. Ja, das hat schon ein anderer Podcast gemacht. Was ist eigentlich mit dem Moralpathologie-Podcast, Herrschaften? Melden. Nur weil da so gewisse Leute nach Japan gegangen sind, können die nicht aufhören zu senden. Es gibt Skype. Genau. So, jetzt machen wir das Thema der Woche. Aber wirklich. Thema der Thema Woche. Der Woche. Ja, das heutige Thema der Woche resultiert ganz klar aus unserem Urlaubsort. Wir haben auf Facebook ja schon ein Foto gepostet, was wir dann auch nochmal, das wird das Folgenfoto wohl auch sein auf unserer Homepage. Und es handelt sich um ein Thema aus der Kryptozoologie, was ganz klar an unseren Urlaubsort gekoppelt ist. Mhm. Wir waren, einige werden es ja schon wissen oder erraten haben, im Urlaub in Schottland. Ja. Und haben dort natürlich auch Loch Ness besucht. Ja, und man kann sagen, also wir haben einen Jahrhundertfund gemacht und sind demnächst wahrscheinlich noch berühmter als jetzt ohnehin schon, kriegen den Pulitzerpreis und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Genau. Weil das Foto, was ihr jetzt schon gesehen habt, das werden wir demnächst für richtig viel Geld noch verkaufen. Genau, wir werden auch einige andere Fotos verlinken, nämlich wie wir uns in unserem Urlaub im Castle Urquhart direkt bei Loch Ness auf die Lauer gelegt haben und mit einem Feldstecher den See tagelang beobachtet haben, um dann letztendlich dieses entscheidende Foto zu schießen. Wir haben Nessie gefunden. Nessie gefunden, genau. Und das werden wir dann auch mit Fotobeweisen euch natürlich belegen. Völliger Blödsinn natürlich. völliger Blödsinn ist die Tatsache, bitte nicht abschalten, dass bitte es nicht. Nessie gibt. Kein Blödsinn ist, dass wir am Loch Ness tatsächlich waren, unter anderem. Wir haben eine wunderbare Schottland-Rundreise gemacht, könnten jetzt auch einen Reisebericht machen, aber deswegen schaltet ihr ja nicht ein, sondern wollen natürlich skeptisch bleiben. Und Nessie bot sich ja schon seit geraumer Zeit mal als Thema an, ist auch schon ein paar Mal gewünscht worden. Und wir haben gesagt, wenn wir tatsächlich dann am Loch Ness waren und aus erster Hand berichten können, dann tun wir das. Die Fotos, die wir verlinkt haben, sind zum einen vom Loch Ness Information Center, was ein ganzes Stück weit weg vom Loch Ness in der Tat ist, bei einem Ort, den du so schön aussprechen kannst. Nein, ich kann das nicht, ich mach das nicht. Drumdrochnit. Wir lassen das einfach mal so stehen. Drumdrochnit. Also die sprechen ja schon fast Gälisch da oben. Und da gibt's halt so ein riesen Nep-Turi-Center mit so einem Museum, was wir natürlich nicht besucht haben, weil uns das keineswegs interessiert hat. Da machen wir ein paar Fotos von rein. Und die haben so einen kleinen Teich und da gibt's dann halt so eine Nessie-Attrappe, die einem... Hat mich gewundert, also die war 89 schon da und ist jetzt immer noch da. Da war Alexa ein Jahr alt, als sie da war. Danke. So ungefähr. Und wir haben dann diese Attrappe mal fotografiert und fanden das ganz witzig. Und das Foto, was ihr da seht, verschwommen, ist tatsächlich von uns. Und ich kann euch sagen, das ist gar nicht so einfach, mit einer Digitalkamera so ein schön verschwommenes Foto hinzukriegen. So, da habe ich mich ganz schön angeschaut. Das sah sehr lustig aus, auf jeden Fall. Genau, was wir dann, abgesehen von diesem Turi-Nep-Zentrum, tatsächlich gemacht haben, ist, dass wir zum Castle Urquhart gefahren sind. Das ist so eine wunderbare Schlossruine, die man besichtigen kann am Loch Ness. Kann man jedem empfehlen, wenn man einen Parkplatz kriegt. Das ist nicht so ganz einfach. Nee, wir hatten Glück. Hatten wir aber, genau. Und wir haben uns dann tatsächlich so ein bisschen mal mit dem Feldstecher uns den See angeguckt. Und vielleicht fangen wir mal als allererstes mal mit der Größe des Loch Ness an, um das nochmal ganz deutlich zu machen, warum das einfach relativ schwierig ist, sich auf die Suche nach Nessie zu begeben, sondern beziehungsweise auf die Lauer zu legen. Denn wenn man so einen normalen See vermutet oder vor Augen hat, dann ist man relativ überrascht zu erfahren, dass das Loch Ness der wasserreichste See der britischen Inseln zunächst einmal ist. Der Loch Ness hat eine Fläche von über 56 Quadratkilometern. Das heißt, der ganze See ist insgesamt 37 Kilometer lang, was wirklich erstaunlich ist. Und man fährt, wenn man da hinfährt, auch einige Kilometer am See entlang und hat in einem Schnitt eine Breite von 1,5 Kilometer. Er ist somit der wasserreichste See der britischen Inseln. Nur für die Statistik, wen interessiert, was der größte See der britischen Inseln ist, das ist der Loch Lomond, den wir auch besucht haben. Der hat eine Fläche von 71 Quadratkilometern, also ist von der Fläche her noch größer, ist aber nicht ganz so tief wie der Loch Ness. Ja, ich hatte mich erst gewundert, dass von beiden Lochs behauptet wird, dass sie die größten seien. Aber so erklärt es sich natürlich. Genau. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es ein See ist, der eine Länge von 37 Kilometern hat, da macht es schon relativ deutlich, wie schwierig das ist, den See zu überwachen. Also es lohnt sich da nicht an die eine Hälfte zu legen und einen Feldstecher zu nehmen, weil das ist einfach ein ganzes Stück, 37 Kilometer. Eine Länge. Weitere Besonderheit, die von denjenigen immer gerne angeführt wird, die Nessie immer noch propagieren, ist, dass es da im See auch Höhlen gibt oder an dessen Ufern, unter anderem glaube ich sogar ein unter Urquhart Castle, wenn ich mich sagen die Fremdenführer. Und Nessie versteckt sich natürlich immer gerne in diesen Höhlen und wird nicht so gerne gefunden. Ja. Dann ist nicht so einfach. Sagen die. Klar. Also natürlich ist Nessie wie alle anderen Monster aus der Kryptozoologie natürlich nicht vorhanden. Ich sage das nochmal an dieser Stelle ganz konkret. Ja. Aber wir wollen uns das Thema noch ein bisschen erarbeiten. Oder was soll es denn sein? Genau, was sagen denn überhaupt die Kryptozoologen zum Thema Nessie? Also die kategorisieren ja auch sozusagen die Tiere in gewisse Kategorien, Alexa. Und was sagen denn so ein Kryptozoologe, was soll denn Nessie sein? Also man hat sich ja, wir kommen gleich noch auf die frühesten Sichtungen und die Geschichte zu sprechen. Man hat sich ja, so ist der heutige Stand derer, die weiterhin an Nessie glauben, darauf geeinigt, dass es sich um einen Plesiosaurier handelt und somit würde Nessie zu den potenziell ausgestorbenen Tieren gehören. Also es gibt da ja noch so ein paar andere Kategorien. Wir hatten das damals kurz angerissen, als wir schon mal Kryptozoologie behandelt haben. Es gibt dann bekannte Tiere in untypischen Gegenden. Also ein schönes Beispiel ist immer der Panther, der die englischen Hügel durchstreift. Dann gibt es noch beschriebene Tiere, derer die Wissenschaft noch nicht habhaft werden konnte. Das heißt also Tiere, die wirklich in Beschreibungen existieren, aber für die man einfach noch keinen Beleg gefunden hat. Es gibt komplett unbekannte Tiere. Es gibt Tiere mit mythischen oder Ursprünge mythischer Wesen. Das heißt also mythische Wesen, die wir heute noch in Erzählungen kennen und die aber als Ursprung tatsächliche Tiere haben und derlei Kategorien mehr. Und Nessie, wie gesagt, wäre ein potenziell ausgestorbenes Tier. Ja, und wenn man es vielleicht über die Mikros hört, wir haben hier auch so ein Tier, unser Kater. Ja, das ist aber nicht potenziell ausgestorben. Heute glaube ich gerade irgendwelche Tiere an oder so. Ich habe keine Ahnung, was also, der macht. Das Quieke da hört, das ist der Niles, unser Skeptic-Cat, was ein bisschen trompetet. ja, das lässt sich jetzt nicht verhindern. Also Plesiosaurier wird ja als eines der häufigsten Tiere sozusagen definiert, um die es sich handeln soll bei Nessie. Und Plesiosaurier, auch da werden wir nochmal ein Bild verlinken, beziehungsweise diese Attrappe, die wir fotografiert haben an dem Loch Ness Information Center, sind Tiere, die vor circa 65 Millionen Jahren ausgestorben sind. Das ist also die Zeitachse von Plesiosauriern. Also so lange gibt es die schon nicht mehr. Auch wenn der ein oder andere Kreationist jetzt wahrscheinlich sagen wird, naja, die Erde ist eh nur 6000 Jahre alt, also kann auch ein Plesiosaurier nicht vor 65 Millionen Jahren ausgestorben sein. Aber das nur als Randbemerkung. Das Interessante dabei ist, also Plesiosaurier, 65 Millionen Jahren circa ausgestorben. Loch Ness ist ungefähr, das kann man relativ gut geologisch belegen, 10.000 Jahre alt. Mhm. Davor hat es Loch Ness nicht gegeben, ist durch Gletscher, die über die britischen Inseln oder die Landmasse, die damals noch nicht Inseln waren, aber die vorhanden waren, gezogen ist, entstanden. Ähnlich wie in Edinburgh auch, also da gibt es überall auf der Insel immer so Gletscherspuren. Und insofern ist Loch Ness erst 10.000 Jahre alt. Also man müsste so rund 65.000 Jahre und den Rest der Mathematik überlasse ich mal euch überbrücken, um irgendwie Nessie in diesen See zu bekommen. Und trotzdem gibt es nach wie vor Hartnäckige, die das genauso behaupten. Wie ist es denn dazu gekommen? Wann ist das denn überhaupt losgegangen? Vielleicht sollten wir das mal kurz schildern. Du meinst also einen historischen Abriss des Loch Ness Monsters? Einen ganz kurzen. Ja. Die erste Geschichte ist aus dem Jahr, ich glaube 565 meine ich, eine Geschichte, wo St. Columba, glaube ich, so spricht man ihn aus. Eine sehr schöne Geschichte. Ein irischer Mönch, der maßgeblich zur Christianisierung der Pikten beigetragen hat. In Schottland, genau, des dort ansässigen Volksstammes. Mhm. Darüber kann man sich jetzt ja unterhalten, ob die Christianisierung eines Volksstammes erwähnenswert ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Da wollen wir ein andermal vielleicht nochmal drauf eingehen. Im 6. Jahrhundert war der Mann also tätig, wie gesagt. Und der hat offensichtlich ein Monster, was im Loch Ness gewohnt hat und was an Land gegangen ist und Menschen gefressen hat, beziehungsweise auch den Viehstock der Leute gefressen hat, mit dem Kreuze und einem saloppen Spruch, dass er nun sein Untun im Namen Gottes verhindern solle, gebremst, und danach war das Monster auch friedlich, und das ist sozusagen die erste Erwähnung eines Monsters im Loch Ness. Und danach gab es erstmal längere Zeit nicht so viel, ne? Ja, dann, also zumindest was überlieferte Begebenheiten angeht, ist dann erstmal ein bisschen Pause. Und wir springen dann direkt zu dem Zeitpunkt, wo Nessie als Monster richtig berühmt wurde, und begeben uns dazu in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Mhm. Da ging das mit den Sichtungen, wie wir sie heute kennen, und das, was man so im Ohr hat, wenn man an Nessie denkt, so richtig los. Da wird dann nämlich zum Beispiel beobachtet, wie ein Wesen, ein sehr großes Wesen, seinen Kopf aus dem Wasser streckt. Es ist dann auch irgendwann die Rede von diesen berühmten Höckern, die wir immer vor Augen haben, die aus dem Wasser ragen und von Menschen beobachtet werden. Das sind also durchaus respektable Leute, die dann auf einmal behaupten, ungewöhnliche Sichtungen zu haben am Loch Ness. Und wir hatten ja vorhin gesagt, man sei inzwischen mehr oder weniger unter den Nessie-Freunden übereingekommen, dass es sich um einen Plesiosaurier handelt. Das ist die eine Seite. Erwähnen sollte man vielleicht trotzdem noch, dass viele Nessie auch für eine Seeschlange halten, also auch als kryptozoologische Einordnung, eine große Seeschlange. Das passt dann wieder eher zu dieser typischen Form von zum Beispiel drei Höckern, die aus dem Wasser ragen. Also auch das gibt es. Wir können ja vielleicht, es gibt so scherenschnittartige Grafiken, die wir dann auch mal irgendwie im Forum verlinken können. Da sieht man diese verschiedenen Typen ganz gut. Ja, also wie gesagt, das sind also durchaus respektable Leute, die zum Loch Ness fahren, mehr oder weniger zufällig, oder die in der Gegend leben und auf einmal von solchen Sichtungen sprechen. Und durchaus keine Menschen, die jetzt wirklich vorsätzlich die Öffentlichkeit täuschen wollen, sollte man erstmal annehmen. Genau, also der erste mediale oder belegte mediale Auftritt von Nessie war im Mai 1933, und da hatte die Zeitschrift Inverness Courier, also Inverness ist eine Stadt nordöstlich von Loch Ness, also auch so ein bisschen ein größeres Zentrum, haben wir auch besucht. Und die dort ansässige Zeitung hat über ein Monster berichtet 1933 und hatte da dann damals sogar eine Summe von 20.000 Pfund für das Anfangen des Monsters ausgeschrieben, was zu dem Zeitpunkt eine richtige Menge Geld war. Und wie Alexa schon sagte, also respektable Leute lieferten dann auch mal ein Foto und eins von den ganz bekannten Fotos, die wir dann auch verlinken werden, ist ein Foto, das angeblich von dem Chirurgen, also einem Arzt, genau, R.K. Wilson geschossen worden ist 1934. Das ist auch ein ganz bekanntes Foto, das ist eben die Seeschlangenfoto oder so ein schwanenartiger Hals. aus dem Wasser ragt und ja, man so vermuten könnte, dass da so ein Plesiosaurier dranhängt. Und es ist allerdings in der Tat so, dass dieses Foto, was so als bekanntestes Foto und so als Kick-Off sozusagen der ganzen Monsterjäger ja auch dann letztendlich gedient hat, eine Fälschung ist. Ja, trotz einer immer noch lebhaften Diskussion, also die Nessie-Befürworter geben da durchaus nicht auf. Und auch wenn die ganze Sache wirklich als Hoax entlarvt ist, behaupten sie immer noch, dass dieses Foto echt sei, wobei man wirklich das langsam vernachlässigen kann. Genau, denn es ist von einem Verwandten aufgenommen worden, ich glaube ein Cousin oder so des berühmten Arztes. Ein Marmaduke Wetherell hat dieses Foto geschossen und er hatte dann sozusagen, damit es glaubwürdiger ist, das einem Chirurgen untergeschoben, weil einem Arzt glaubt man ja eher. Ja. Und also insofern das ist schon ziemlich fies. War das halt tatsächlich ein Hoax, dieses bekannte Foto. Aber nichtsdestoweniger hat das eben dazu geführt, dass ja die Monsterjäger dazu aufgerufen worden sind, loszuziehen. Aber es hat natürlich auch die Sichtweise und die ja Berühmtheit des Loch Ness Monsters maßgeblich gesteigert und wer dieses Foto heute sieht und wenn auch nur im Vorbeigehen und aus den Augenwinkeln, der weiß sofort, aha, Nessie. Also das hat schon die Öffentlichkeit maßgeblich beeinflusst, das Ganze. Genau, also insofern gibt es dann noch einige andere Sichtungen. Es gibt bis heute kein gutes Foto von Nessie oder kein gutes Video von Nessie. Also es gibt immer wieder Aufnahmen, die da mal durchs Netz geistern und die dann aber dann doch von der Qualität immer wieder so schlecht sind, dass man nicht so wirklich herausfinden kann, was es tatsächlich ist und die auf alle Fälle nicht den Schluss nahelegen, dass es sich tatsächlich um ein Monster handelt. Ja. Es gibt jetzt zwei Wege, wie wir weiterverfahren können. Vielleicht sagen wir zunächst einmal etwas darüber, dass es ja auch eine Reihe von Augenzeugen gibt, die behauptet, am Loch Ness etwas gesehen zu haben. Man muss sich ja schon die Frage stellen, sind das alles Betrüger, die willentlich etwas Falsches behaupten, um in die Medien zu gelangen oder ja berühmt zu werden oder auch das gibt es immer wieder als Behauptung, den Tourismus weiter anzukurbeln, denn das ist mitten in den Highlands, wo an sich wenig los ist und Nessie ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor, denn es werden Unsummen von Touristen da jedes Jahr hingekarrt, um sich das anzuschauen und es wird dann immer behauptet, immer dann, wenn es so ein bisschen ruhig um Nessie wird und die Einnahmen sinken, dann hat wieder ein Einheimischer was von Nessie gesehen. Also was steckt hinter diesen Nessie-Sichtungen? Und da kann man tatsächlich mal so psychologisch dran gehen. Und wir haben da ein ähnliches Bild, wie wir es auch bei den gefährlichen Toten schon mal hatten, also bei den vermeintlichen Vampirzeichen, bei Untoten, wenn man einen Sarg öffnet, dass man dort dann ja Zeichen für einen Untoten entdecken kann, die aber natürlich gar nicht stimmen. Will heißen, wenn ich bei Nebel und Nieselregen, so wie es ja auch nun auch bei uns war, als wir am Loch Ness waren, auf den See hinausblicke und man erkennt einen Wasserstrudel, eine bestimmte Gischtwelle oder es schwimmt ein Ast auf dem See, dann ist man relativ schnell dazu geneigt, etwas Ungewöhnliches zu sehen und wir sehen eben nicht mit dem Auge, sondern wir sehen mit dem Gehirn. Ja, wir haben immer eine gewisse Erwartung an die Dinge, die uns präsentiert werden, deswegen funktionieren ja auch die optischen Täuschungen so gut. Und dann, wenn ich schon die Erwartung habe, wenn etwas Ungewöhnliches am Loch Ness ist, dann muss es Nessie sein, dann bin ich natürlich eher dazu geneigt zu sagen, ich habe etwas Ungewöhnliches gesehen. Und es gibt ja durchaus größere Lebewesen im Loch Ness. Es gibt große Störe, die dort unterwegs sind. So ein Stör, wenn der mal auftaucht oder an der Oberfläche schwimmt, der kann natürlich für ein Seemonster gehalten worden. Das ist ein länglicher Fisch, der so ein bisschen in das Seeschlangenmuster natürlich hineinfällt. Oder auch ein Ast oder ein Baumstumpf, der im See treibt, kann natürlich falsch interpretiert werden. Und wir werden vielleicht noch eine Nessie-Doku, die ganz gelungen ist, mal mit verlinken im Forum. Die könnt ihr euch da mal anschauen. Und die haben einfach mal ein bisschen Spaß gemacht, einen Zaunpfahl so im Loch zu platzieren, dass man also steuern kann, wann dieser Zaunfall auftaucht und wann nicht, und haben den dann einer Touristengruppe präsentiert und dann gefragt, was haben sie denn gesehen, ohne das aufzuklären. Und da gab es durchaus Leute, die daraus so einen Kopf oder so einen Schwanenhals interpretiert haben, und es handelte sich einfach um einen Zaunfall eines Gartenzauns, der aufgetaucht ist. Also was ich ganz spannend fand an dieser Geschichte ist, dass diese angeblichen Augenzeugen das, was sie gesehen haben oder zu sehen glaubten, aufzeichnen sollten, und was da für Zeichnungen rausgekommen sind, das war schon höchst interessant. Also ein paar Leute haben tatsächlich relativ genau beobachtet und auch das gezeichnet, was sie gesehen haben, aber zum Teil wichen die Zeichnungen doch wirklich stark von dem ab, was tatsächlich zu sehen war, und gingen wirklich hin zu dieser von Erwartungshaltung geprägten Sichtweise. Also, es lässt sich festhalten, wenn ich am Loch Ness was Ungewöhnliches wahrnehme, dann könnte es unter Umständen auch das Nessie-Monster sein. Aber wenn ich jetzt sagen würde, das überzeugt mich alles nicht und es sind trotzdem ein paar Leute dabei, die erst Skeptiker waren und dann irgendwas gesehen haben und danach erst überzeugt waren, dass da wirklich so ein großes Urzeitlebewesen im Loch Ness sein Unwesen treibt. Welche Probleme haben wir denn dann trotzdem, selbst wenn wir das jetzt erstmal so als Hypothese annehmen würden? Also das große Problem ist, dass wir erstmal nicht ein Lebewesen im See haben sondern können. Sondern eine Population. Denn ein Lebewesen lebt und dann stirbt es. Und selbst langlebige Lebewesen, die Schildkröten, sind dann irgendwann nach 100 oder 200 Jahren tot. Und es wird sicherlich nicht ein Lebewesen geben, was sich durch Zellteilung von 565 bis heute am Leben erhält. Also reden wir von einer Population von Lebewesen, die müssen sich fortpflanzen, dafür muss es mehrere Tiere geben. Und Zoologen, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt haben, haben gesagt, es muss also mindestens 10 große Lebewesen geben, die sozusagen zeitgleich immer im See existieren, um das Fortbestehen zu garantieren. Genau. Mhm. Und nehmen wir mal den Plesiosaurier tatsächlich an, das ist ja eine der beliebtesten Thesen heutzutage. Dann haben wir das Problem, dass so ein Plesiosaurier sehr häufig auftauchen muss, um Luft zu schnappen. Genau, denn er würde in einem derart kalten Wasser, wie es der Loch Ness hat, das sind zwischen 9 und 11 Grad, glaube ich, das ist eigentlich relativ konstant, ob nun Sommer oder Winter, ist völlig Wumpe, sehr viel Energie verbrauchen. Er müsste sehr stark in Bewegung bleiben, um überhaupt überleben zu können, und dementsprechend auch oft zum Luftholen auftauchen. Das heißt also, wenn wir eine Population haben von, ich sag jetzt mal, 10 Tieren, die da im Loch Ness existieren, dann würde man also relativ häufig irgendeins dieser Lebewesen auftauchen sehen. Was die Sichtungswahrscheinlichkeit deutlich noch erhöht. Und jetzt würde aber derjenige sagen, Nessie-Befürworter ist, ja, aber Moment, man sieht doch da ständig irgendwie so einen langen Hals aus dem Wasser ragen, wie so ein Schwan. Und auch da würden diejenigen sagen, die sich mit den Plesiosauriern näher beschäftigt haben, das ist so gar nicht möglich. Genau. Der wäre aufgrund seiner Anatomie gar nicht in der Lage, den Kopf und den Hals so aus dem Wasser zu heben, wie man das so gemeinhin annimmt und wie das vor allen Dingen auf diesem angeblichen Wilson-Foto zu sehen ist. Genau, weil der Kopf oder die Muskulatur bei Plesiosauriern das gar nicht unterstützen würde, sondern das geht halt nicht. Ja, wenn wir mal weiter gucken, was wir noch so Probleme hätten, dann stoßen wir eigentlich auf die gleichen, die man sehr oft in der Kryptozoologie hat. Hast du bei Bigfoot, hast du beim Yeti. Wenn du beweisen möchtest, dass so ein großes Tier oder erst recht eine Population solcher großen Tiere im Loch Ness existieren, dann würdest du zwangsläufig irgendwann mal einen Kadaver finden müssen, ein Fossil finden müssen, ein Skelett, was auch immer. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass auch keine Population besteht. Das ist genau das Problem bei der Angelegenheit. Vielleicht noch ein Satz für all diejenigen, die sagen, ja, aber warte mal, Luft holen. Mhm. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass Krokodile zum Beispiel direkte Nachfahren der Dinosaurier sind, und so ein Krokodil, das kann ja mal locker eine Stunde unter Wasser bleiben, dann ist das richtig. Aber wir kommen nochmal auf den Punkt zurück. Kaltes Wasser, viel Bewegung, so ein Krokodil kann das in subtropischen Gewässern, wo es warm ist. Und so ein Krokodil schnappt Luft und dann sinkt es auf den Boden ab und bleibt da regungslos liegen und bewegt sich eben nicht. Und dann reicht die Luft auch für eine Stunde. Das würde aber, wie gesagt, bei der Temperatur des Wassers nicht funktionieren. Vielleicht noch ein netter Fun Fact am Rande. Die ganzen Löcher in Schottland frieren übrigens auch nicht zu, zumindest nicht die großen. Genau. Weil die Wassermesser insgesamt nicht so stark abkühlen kann, dass sich eine Eisdecke bildet. Also die Löcher sind auch im Winter, sagt man immer Löcher? Nee, man sagt Lochs wahrscheinlich. Die waren nicht, ja. Die Lochs frieren halt auch nie zu, sodass man also immer eine Fläche hat, eine Wasserfläche. Also man muss sich erstmal diese Fakten vor Augen führen und dann unser heutiges Informationszeitalter mit Handys und Kameras und nicht, ich weiß nicht was, dazu nehmen und sagen, dass die Sichtungen doch durchaus häufiger sein müssten und vor allen Dingen auch detaillierter sein müssten, als sie es sind, damit man auch nur ein Fünkchen Wahrheit da vermuten kann. Dazu kommt übrigens noch, dass 2003 der gesamte Loch Ness im Prinzip mit Satellite Navigation sozusagen vermessen worden ist oder abgesucht worden ist. Und man hat einfach schlicht und ergreifend nicht den geringsten Hinweis auf so große Tiere im Loch Ness gefunden. Und eigentlich sollte diese Tatsache schon alleine ausreichen, um zu sagen, Von diversen sehr aufwendigen Fahrten mit Sonargeräten über den See, wo also Flotten von Schiffen mit Sonar über das über den Loch gefahren sind und da nach einem Lebewesen gesucht haben und da auch nicht fündig geworden sind. Also man sollte sicherlich davon ausgehen, dass es bei Nessie eben um Fehlsichtungen, wenn handelt. Vielleicht noch eine Tatsache, die auch gelegentlich angeführt wird, damit wir es der Vollständigkeit halber genannt haben. Kleinere Erdbeben können gewisse Wasserstrudel erzeugen, die dann auch fehlinterpretiert werden. Mhm. Das heißt also, es gibt durchaus mal gelegentlichen Erdbeben in Schottland. Das letzte Erdbeben, was das aber große, relativ stark war, war 97. Mhm. Also auch das ist schon ein bisschen her. Aber so, leichte Erschütterungen könnten unter Umständen zum Beispiel so etwas wie ja Unterwasserwellen und Strudel auslösen, die auch sehr leicht für solche Sichtungen gehalten werden können. Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, mögliche Erklärungen anzuführen, das, was man schon des Öfteren gehört hat in Skeptikerkreisen, sind natürlich solche Dinge wie Wasservögel, die dicht über der Oberfläche fliegen und durch ihre Schatten für eine andere Form gehalten werden können, als sie eigentlich darstellen. Dann Wolkenschatten, die auf der Oberfläche entlang ziehen und natürlich eben, wie du schon gesagt hast, die Baumstämme zum Beispiel, die im Wasser schwimmen. Hat auch schon mal einen schwimmenden Hund mit dem Ast im Maul gegeben, der für Nessie gehalten worden ist. Mein Gott, ist der so weit rausgeschwommen, der arme Hund. Hoffentlich ist der ans Ufer gekommen. Kommt immer so auf die Aufnahme an. Also letztendlich kann man sagen, wir haben also eine gewisse Zeit da verbracht am Ufer des Loch Ness, soweit man das sagen kann. Das war super schön. War super schön. Wir haben also von Urquhart Castle sich auch ohne Flachs mit dem Feldstecher uns das mal angeschaut. Und man muss vielleicht auch noch an der Stelle erwähnen, dass man gerade bei den Lochs gar nicht unbedingt immer so an ein Seeufer kommt. Also man hat bei größeren Seen eigentlich immer so ein Bild. Wir haben jetzt natürlich nicht das gesamte Ufer irgendwie abgefahren, da wird man sicherlich noch irgendwie eine Stelle finden. Aber da, wo wir waren, war es halt so gut wie unmöglich. Genau, denn das ist alles eher nicht kultiviert, sondern es sind eher Steilhänge, wo es dann einfach steil ins Wasser abfällt. Und da gibt es halt nicht immer so einen Strand oder einen Kiesstrand oder einen Sandstrand, wo man also immer ständig ans Wasser herankommt, sondern gerade bei den Lochern ist es dann so eben so, dass, oder bei den Lochs ist es dann so, dass es auch ganz oft gar nicht möglich ist, direkt an den Wasserrand ranzukommen. Das liegt in der Natur der Sache, so wie die angelegt sind. Und auch das macht es natürlich schwierig, alles zu beobachten. Und man muss an der Stelle tatsächlich dann sagen, außer Spesen nichts gewesen. Naja, die Geschichten sind trotzdem schön. Ja, und es ist sicherlich spannend, da mal hinzufahren und die Landschaft in Schottland davon ab, ist sicherlich eine Reise wert. Und wir werden dann auch unser Forum mal mit ein paar Urlaubsfotos vollkleistern. Dann könnt ihr euch das alles nochmal angucken, was wir so um den Loch Ness herum erlebt haben. Und letztendlich muss man sagen, wir haben, glaube ich, genug Fakten geliefert, warum es sich bei Nessie nicht um einen Plesiosaurier handeln kann. Und was aber trotzdem erklärt, warum immer wieder Leute überhaupt etwas Ungewöhnliches im Loch Ness gesehen haben. Also ich finde das allein schon beeindruckend, das haben wir ja auch teilweise beobachten können, zwar nicht am Loch, aber am Fluss, wenn da so ein großer Fisch, sprich ein Lachs unter Umständen, so dicht unter der Oberfläche langschwimmt und vielleicht auch mal kurz die Oberfläche durchbricht und so. Also das ist schon ein Schauspiel, was ich irgendwie total interessant und beeindruckend finde. Insbesondere, wenn man es aus dem Augenwinkel wahrnimmt. Genau. Und schön ist dann auch so ein Stein in einem Gewässer, wo man dann denkt, das ist die ganze Zeit ein Lachs, der gegen den Strom schwimmt. Genau, nur so ein doofer Felsen. Es liegt ein Felsen im Fluss und das Wasser bricht sich an diesem Felsen und sieht deswegen ungewöhnlich aus. Das haben wir gehabt. Also insofern, man kann sich sehr, sehr gut täuschen lassen, wenn man so in einer gewissen emotionalen Lage ist und eine gewisse Erwartungshaltung hat. Also ich hatte die Erwartungshaltung und ich habe trotzdem nichts gesehen. Tja, leider. Das ist genau wie mit Geistern. Ich warte ja immer noch drauf, dass mich einer überzeugt. Ja, vielleicht sind wir ja irgendwann auch nochmal mit Geisterjägern unterwegs. Aber cool. Das ist eine ganz andere Geschichte. Dann würde ich sagen, haben wir Nessie hiermit erstmal abgeschlossen. Ja. Und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt erstmal zur Auflösung der Story der Woche. Ja. Die Auflösung. Ja, nochmal kurz zur Erinnerung unserer Story der Woche. Hat das Oricon Department of Transportation wirklich einen Walkadaver in die Luft gesprengt am Strand, um ihn loszuwerden, weil er anders nicht zu bewältigen war? Und haben Teile dieses Kadavers, die durch die Luft flogen, wirklich ein leicht entfernt stehendes Auto so stark beschädigt, dass die Versicherung eingeschaltet werden musste? Und hat der Besitzer sich durchaus ungläubig geäußert, ob dieses Unfalls? Ja, die Story der Woche ist diesmal wirklich wahr. Es handelt sich allerdings, und das ist das Merkwürdige daran, um eine schon etwas ältere Geschichte. Die stammt nämlich von 1970. Da hat sich das Ganze tatsächlich so zugetragen. Und die Betreiber von Snopes.com haben sich echt die Mühe gemacht und haben Kontakte aufgenommen zu diesem Department und haben mal nachgefragt, ob das denn wahr sein könnte, und eben diese Auskunft erhalten. Was lustigerweise immer wieder dazu führt, dass das Ganze für eine Urban Legend gehalten wird, ist die Tatsache, dass das zitiert und zitiert und zitiert wird, allerdings ohne die Jahresangabe und die genaue Quelle, sodass das Ganze wirklich daherkommt wie eine Urban Legend und oder eine Begebenheit, die gerade erst, je nach Meldung, eben kürzlich zurückliegt. Und das schon 41 Jahre. Genau, und nicht schon ewig alt ist. Also das Ganze wird irgendwie immer wieder aufgewärmt, ist nicht tot zu kriegen und kommt schon daher wie so eine Urban Legend, ist aber tatsächlich wahr. Und lustigerweise sind diese Walteile ungefähr eine Viertelmeile geflogen, über Zuschauer hinweg, die sich irgendwie da an den Dünen versammelt hatten, und dann eben auf diesem Auto gelandet, und das ist schon irgendwie kurios. Ja, erklär das mal deiner Versicherung. Tja, Auto vom Wal erschlagen. Wer hätte das gedacht? Also in der Tat eine völlig verrückte Geschichte, die wahr ist. Und damit könnten wir jetzt die 53. Folge von Huxilla ja beschließen letztendlich. Vielleicht an der Stelle nochmal ein Hinweis, was mir gerade einfällt, was man vielleicht mal crowdsourcen könnte, weil ich weiß, dass viele jetzt gerade dabei sind, Huxilla nochmal durchzuhören und sich alte Folgen anzuhören. Vielleicht hat irgendwer mal den Spaß und die Zeit, nochmal unsere Stories der Woche ganz kurz in ein paar Stichpunkten zusammenzufassen. Dann haben wir nämlich nochmal einen Überblick darüber. Hast du denn jetzt schon Hausaufgaben, den Hörern? Wer weiß, vielleicht hat ja jemand mal Zeit und Lust, das zu tun. Dann hätten wir nämlich mal eine schöne Aufstellung, die wir vielleicht noch mit auf die Homepage stellen können. Das haben wir nämlich nicht gemacht und selber immer überrascht, was für Geschichten wir inzwischen schon gemacht haben. Nicht, dass wir irgendwann mal durcheinander kommen. Wir haben ja nie im Leben damit gedacht, wirklich mal so viele Folgen zu produzieren und vor allen Dingen so viele Hörer zu haben. Ja, damit sind wir, glaube ich, am Ende. Ich bin auch am Ausgabe. Ende. Genau, wir haben auch ganz ungewöhnlich zu aufgenommen. Vielleicht die Frage nochmal, die gestellt wurde, jetzt von, weil wir das mal angedeutet haben, unsere Aufnahmesituation, vielleicht beantworten wir das auch nochmal gerade. Also wir haben mal ganz früher damit angefangen, ein Skype-Interview aufzunehmen, wo Alexa in der Tat mit ihrem Smartphone sozusagen telefoniert hat mit dem PC, und ich saß hier vom PC und habe das aufgenommen. Dann haben wir über Skype, über einen Laptop, und Alexa saß in einem anderen Zimmer, als ich das gemacht habe, damit wir uns nicht gestört haben. Und irgendwann sind wir mal durch ein paar Ideen darauf gekommen, dass man auch die Headsets miteinander so verkabeln kann, dass wir gemeinsam vor einem Rechner sitzen können und die Aufnahme machen können. Ach, wie schön. Und was wir jetzt halt einfach brauchen, sind noch deutlich bessere Headsets, nämlich aktive und Headsets. Und ein Tonstudio. XLR-Headsets, nee, das gar nicht mal. Und die wir dann letztendlich noch an unser schönes neues Mischpult dann anschließen können. Und dann haben wir, glaube ich, eine Studioqualität erreicht. Und das ist auch schon mal nochmal gefragt worden, weil ich das irgendwann mal angedeutet hatte, nebulös, wie unsere Aufnahmesituation ist. Auch dieses Rätsel wollen wir vielleicht mit der heutigen Aufgabe von Huxilla mal beantworten, weil wir eh schon tausendfach am Thema vorbeireden. Und wir bedanken uns an dieser Stelle nochmal für die vielen, vielen... Und die Geduld. Vielen Rückmeldungen und die Geduld von euch für uns. Und werden uns dann nächste Woche mit einem neuen Thema in einer etwas stringenteren Sendung zurückmelden. Aber vielleicht hattet ihr Spaß, uns heute mal ein bisschen länger zuzuhören. Und vor allen Dingen meiner wohlklingenden Stimme, die ja vielleicht auch jemand mal... Feedback. Metaversuch. Kann. Oder ihr flattert uns einfach und sagt, wir flattern euch nur noch, wenn ihr kürzere und kompaktere Folgen macht. Oh. Wie auch immer, wir wünschen euch eine schöne Zeit. freuen uns wieder dabei zu sein und sehen uns dann und hören uns dann vor allen Dingen in der nächsten Woche mit einem wieder grandios spannenden skeptischen Thema. Und vielleicht noch der Hinweis, das erste Line-Up für die Skeptiker-Weltkonferenz in Berlin, der GWUP, ist gekommen, wo wir ja auch sind. Wir haben uns schon Hotelzimmer in Berlin organisiert. Der Kongress wird teuer sein, aber es sind im Moment bestätigt worden, James Randi und Rebecca Watson unter das anderem. Das ist echt super, ja. Also wir selber sind schon völlig euphorisiert, Rebecca dann mal unter Umständen tatsächlich von Angesicht zu Angesicht treffen zu können. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer hervorragender Leute. Ich werde den Link nochmal raussuchen, dass ihr schon mal auf das erste Line-Up schauen könnt. Und wir können euch das nur ans Herz legen, kommt mal zu einer Skeptiker-Konferenz, fangt an zu sparen und dann habt ihr sogar auch die Gelegenheit, uns zu treffen. Und ach, ganz wichtig, eine Sache noch, wir werden demnächst einen Termin ankündigen, fällt mir gerade ein, das wollten wir auch noch ankündigen in dieser Folge, weil wir einen Hörer / Skeptiker / Skeptic in the Pub Stammtisch hier in Münster machen wollen. Siehst du, das hätte ich jetzt schon wieder. Wir sind so ein bisschen noch auf Location-Suche und wollen also irgendwie schauen, dass wir Platz anmieten können und wollen also irgendwann im September uns treffen mit euch, insbesondere mit allen Skeptikern, die hier in Münster ansässig sind und allen Hörern, auf ein nettes Getränk, Gerstenkaltschale oder was auch immer ihr trinken mögt, Wasser ist auch durchaus zulässig, und mal so ein bisschen in Diskussion treten, mit unseren Hörern sprechen oder generell uns auch mit anderen Skeptikern hier aus der Region mal austauschen. Vielleicht nehmen wir sogar die Sonnenbrillen ab. Unter Umständen. Aber nur vielleicht. Vielleicht gucke ich auch mal nett. Mir wird ja immer nachgedacht, dass ich auf Fotos immer so ernst gucke. Ich gucke gar nicht ernst. Oder? Jetzt aber genug. Jetzt müssen wir genau, abschalten. Also einfach das mal als Hinweis, wenn ihr Interesse drin habt, vielleicht gebt ein kurzes Feedback im Forum oder kommentiert das auf unserer Homepage, weil wir natürlich Interesse daran haben, wie viele Leute denn kommen, weil das auch ein bisschen so abhängig von der Location ist. Also überlegt mal, ob ihr Lust und Zeit habt, und wir werden das vermutlich dann auch als regelmäßige Einrichtung machen, dass man einfach mal als Skeptiker auch mal zusammenkommt und nicht nur virtuell untereinander unterwegs ist und nicht nur per Podcast miteinander kommuniziert, sondern auch von Angesicht zu Sonnenbrille. Ja, jawohl. So, schönen Sonntag noch, schöne Woche noch. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt, wie hat es Peter Lustig seinerzeit immer gesagt? Abschalten. Bis demnächst und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxelarm.de, und wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die wir zur Verfügung haben. Huxela ist eine Record Show Production aus dem